Bei den Europa- und Kommunalwahlen in Sachsen haben mehr Bürger Gebrauch von ihrem Wahlrecht gemacht als noch vor 5 Jahren. Nach vorläufigen Angaben der Landeswahlleitung lag die Beteiligung bei rund 50%. Zweites wichtiges Ergebnis: Die Wähler setzten stärker als sonst auf Wählervereinigungen und weniger auf die etablierten Parteien. Nach Auszählung der Stimmen in 73 von 491 Gemeinden lagen die Wählerverbünde bei 45,1%. In einer Gemeinde nahe Meißen kam eine Wählervereinigung auf über 90, eine andere in der Sächsischen Schweiz sogar auf 100% der abgegebenen Stimmen. Auf Platz 2 zu diesem Zeitpunkt die CDU und dann weit abgeschlagen die Linke, die SPD und die FDP. In den Städten und Ballungszentren bot sich am späten Abend ein ähnliches Bild wie beim Ausgang der Europawahl. So musste die SPD vor allem in ihrer Hochburg Leipzig empfindliche Einbußen hinnehmen. Der von der SPD gestellte Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung sprach bereits nach der Auszählung von mehr als 3/4 der Wahlbezirke von einer eindeutigen Niederlage seiner Partei in Leipzig. Die SPD kam danach auf 20,3% der Stimmen und musste damit ein Minus von 6,5 Prozentpunkten verbuchen. An der Spitze der Messestadt lagen gleichauf CDU und Linke mit jeweils 23,8% der Stimmen. Beide mussten gleichfalls Verluste hinnehmen. Eindeutige Gewinner waren die Grünen und die FDP, die deutlich zulegen konnten. Auch die rechtsextreme NPD wird im künftigen Leipziger Stadtrat vertreten sein. Sie kam auf 3,3% der Stimmen. Auch in Chemnitz lieferten sich Linkspartei und CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei die Linke am Abend den Sieg davontrug. Die SPD konnte leicht zulegen und landete auf dem 3. Platz. FDP und Grüne schnitten erfolgreich ab. In der Landeshauptstadt Dresden lag am Abend, nach dem Auszählen von 1/4 der Wahlbezirke, die CDU deutlich vorn mit rund 30%. Gefolgt von der Linkspartei mit 18% der Stimmen, SPD, FDP und Grüne lagen deutlich dahinter mit jeweils rund 12%. Das offizielle Endergebnis wird im Laufe dieses Montages erwartet.